Ein deutsches Märchen. Der mürrische alte Mann. Es war einmal in der Stadt Mohawk, wo ein alter Mann namens Mr. Ray lebte. Und im Gegensatz zu seinem Namen gab es in seinem Verhalten keinen Sonnenstrahl. Er beschwerte sich über die kleinsten Dinge und beschuldigte alle um sich herum, außer sich selbst, für all das Unrecht, das in seinem Leben geschehen würde. Eines Tages, als er sein Haus verließ, um einen Spaziergang im Park zu machen, hörte er seine Nachbarin, die alte Mrs. Kyle, die ihren Hund anschrie. Warum lässt du mich nicht meine Arbeit machen? Lass mich das Haus putzen! Hör damit auf, alte Frau! Immer nur schreien und brüllen! Ich kann nachts nicht mehr schlafen bei deinem ständigen Gezeter! Wütend verließ Mr. Ray sein Haus, um in den Park zu gehen. Als er den Park erreichte, ging er zu seiner Lieblingsbank und holte seine Zeitung heraus. Er meckerte vor sich hin und schlug die Zeitung auf. Endlich in Frieden sein! Als er anfing, die Zeitung zu lesen, hörte er jemanden rufen. Wie bitte? Als er die Zeitung senkte, fand er einen kleinen Jungen, der vor ihm stand. Sein Name war Tim. Ja? Entschuldigung, Sir. Wären Sie so freundlich, mir ein paar Kekse abzukaufen? Hör zu, Junge. Ich hatte bereits einen sehr schlechten Tag. Bitte mach es nicht noch schlimmer. Sir, nur eine Schachtel. Bitte. Ich will nicht mal einen einzigen Keks. Verschwinde von hier! Der kleine Tim lief weg. Mr. Ray stand von der Bank auf und ging zum Fontänenbrunnen. Warum gibt es nicht mehr Leute wie mich? Warum müssen alle von ihnen so nervtötend sein? In diesem Moment tauchte ein junger Mann in weißer Kleidung hinter dem Brunnen auf und ging auf ihn zu. Warum kann ich keinen Moment für mich allein sein? Warum ist das so? Beruhige dich, Mr. Ray. Ich bin nur hier, um dir zu helfen. Wer? Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin der Engel der Verwirklichung. Und du kannst mich Angie nennen. Engel? Vom was? Bist du von der benachbarten Theatergruppe? Geh mir aus den Augen! Der Mann war wirklich ein Engel. Und um es zu beweisen, schnippte er mit den Fingern und ein paar wunderschöne Silberstiefel tauchten aus dem Nichts auf. Mr. Ray war schockiert. Was? Oh je! Du bist ein Engel! So ist es. Und wie gesagt, ich bin hier, um dir zu helfen. Und wie geht das? Nimm diese Stiefel. Wann immer du wütend auf jemanden bist und wünschst, dass er sich weiser benimmt, trage sie. Diese Stiefel werden dich in diesem Moment in das Leben und in die Situation dieser Person bringen. Wenn du weiser handelst, wirst du mit Gold, Silber und Diamanten belohnt. Mit anderen Worten, die Stiefel werden dich buchstäblich in die Lage eines anderen versetzen. Der Gedanke an Gold, Silber und Diamanten reizte ihn und er akzeptierte sofort. Aber denk daran, wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt merkst, dass du derjenige warst, der schuldig ist, werden dich die Stiefel zu dir zurückbringen. Ich soll schuld sein? Ha, auf keinen Fall! Ganz genau. Mit diesen Worten verschwand der Engel. Mr. Ray hob die Stiefel auf und ging nach Hause. Am nächsten Tag, als er aufwachte, hörte er wieder seine Nachbarin Old Mrs. Kyle herumschreien. Warum lässt du mich nicht meine Arbeit machen? Um Himmels Willen! Lass mich das Haus putzen! Als er ihren Schrei hörte, wurde Mr. Ray wieder wütend und erinnerte sich an das Paar Silberstiefel. Er zog sie sofort an und als er die letzte Schleife band, wachte er im Haus von Mrs. Kyle auf. Wow! Dieses Ding funktioniert tatsächlich! Sofort fing der Hund an, mit ihr zu spielen. Geh weg! Igitt! Als sie sich von dem Hund befreite, ging sie direkt in die Küche. Oh, ich bin so hungrig. Mal sehen, was die alte Dame so hat. Sie fand einen Beutel mit Bohnen. Oh, Bohnen. Yum, yum, yum. Ich werde sie sofort kochen. Als sie die Bohnen in eine Schüssel kippte, wurde ihr klar, dass der Hund an ihrem Kleid zog. Was soll das? Lass mich in Ruhe! Aber der Hund wollte nicht hören. Er biss sich an ihrem Kleid fest und plötzlich rutschte die ganze Schale mit Bohnen aus ihren Händen und fiel auf den Boden. Das machte sie sehr wütend und sie schrie laut auf. Warum lässt du mich nicht etwas kochen? Um der Engel willen, lass mich etwas kochen! Ich verhungere! Und in diesem Moment hörte er seine eigene Stimme aus dem Haus nebenan kommen. Hör damit auf, alte Frau! Immer nur schreien und brüllen! Ich kann nachts nicht mehr schlafen bei deinem ständigen Gezeter! Ihre Augen weiteten sich vor Erkenntnis. Und sofort war Mr. Ray wieder in seinem eigenen Haus. Eine Träne rollte über seine Wange. Er wischte sie sofort ab. Nein, nein, das kann nicht sein. Dieser Engel hat mich ausgetrickst. Ohne zu merken, dass er immer noch das Paar Silberstiefel trug, verließ er wieder das Haus. Als er den Park erreichte, setzte er sich wieder auf seinen üblichen Platz und öffnete seine Zeitung, als er wieder die Stimme des kleinen Tims hörte. Entschuldigung, Sir. Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel Kekse. Bitte. Ich will nicht. Und plötzlich war Mr. Ray jetzt Tim. Wache auf, Tim. Er öffnete die Augen und sah eine Frau, die sehr blass aussah. Geh raus und verkauf die Kekse, mein Lieber. Ich werde heute auch nicht mehr gehen können. Er sagte nichts und konnte nur da liegen und sie anstarren. Beeil dich und bitte verkauf genügend Kekse, damit wir heute den Vermieter bezahlen können. Sonst werden wir unsere Unterkunft verlieren. Dabei flossen ihm Tränen aus den Augen, als er erkannte, dass er wieder falsch gelegen hatte. Innerhalb einer Sekunde war er wieder im Park und saß auf der Bank. Sein Gesicht zitterte, als Tränen über seine Wangen rollten. Er blickte auf und sah den kleinen Tim mit tief hängendem Kopf davonlaufen. Er stand auf und rannte ihm nach. Hey, kleiner Mann, warte! Als Tim sich umdrehte, lief Mr. Ray auf ihn zu und beugte sich nach unten und umarmte ihn. Es tut mir so leid, kleiner Freund. Es ist alles in Ordnung. Du magst keine Kekse. Ich, Ochse, ich liebe Kekse. Gib mir alles, was du hast, und ich werde dich für alle Kekse bezahlen, die du in einem ganzen Monat backst. Hier, nimm das Geld und bring mir morgen mehr Kekse. Der kleine Tim freute sich sehr, küsste ihn auf die Wange und gab ihm alle Kekse, die er hatte. Noch am selben Tag ging Mr. Ray zu Mrs. Kyles Haus und gab ihr alle Kekse. Oh, was ist der Grund für all das? Oh, nun, sagen wir einfach, ich war kein sehr guter Nachbar. Und das ist meine Art, mich zu entschuldigen. Du bist zu freundlich, Ray. Oh, das ist nur der Anfang. Und so wurde Mr. Ray von einem sehr wütenden Mann zu einem gutherzigen und großzügigen Menschen. Er hat nie wieder jemanden angeschrien. Tim und er wurden die besten Freunde. Und was die Stiefel angeht, die hat er direkt in seinem Wohnzimmer aufbewahrt, um sich daran zu erinnern, dass es sehr wichtig ist, einfühlsam zu sein. Und bevor wir andere verurteilen, sollten wir immer in ihre Schuhe schlüpfen.